sie der Gil. Schaffhausen, St. Gallen und Chur, auch da wisst jeder Bauer. Wenn einer klein und lustig war und mütlich war und sonder war und Frau nicht dürfte böse sein, so trinkst ein Schweizer Wein. Ja, aus vorbei. Hast du mal ein Räuschli gehabt, sonst wärst du ja kein Mann. Ja, nur all Jahres mal, sonst wärst du all zum Fall. Wenn einer lieb und lustig war und mütlich war und sonder war und Frau nicht dürfte böse sein, so trinkst ein Schweizer Wein.